Oder einmal nochmal Bild ohne Mikro, einmal nochmal zusammenrücken. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus ruft nochmal zur Ordnung. Dann klickten die Fotoapparate für ein Gruppenbild vom Fraktionssaal von CDU und CSU. Es könnte das letzte in dieser Konstellation sein. Rechts neben Brinkhaus steht Kanzlerin Angela Merkel, daneben ihre Nachfolgerin im Amt der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und der Spitzenkandidat der konservativen Parteien für die Europawahl Manfred Weber, zu Brinkhaus Linken der neue CSU-Chef Markus Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Ein Bild, das auch ein Stück weit wie die Momentaufnahme des personellen Übergangs in der Union wirkt. Nur Horst Seehofer fehlt. Aber nicht nur personell, sondern auch im Umgang miteinander will die Union den Eindruck vermitteln, dass nun eine neue Zeit anbricht, eine Zeit der Harmonie. Schon am Vormittag haben sich die beiden neuen Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer und Söder in der CDU-Zentrale getroffen. Nachdem wir gestern historischerweise eine Telefonverbindung wieder haben aufleben lassen, die seit 2016 unterbrochen war, mit dem engeren Führungszirkeln sowohl von CDU als auch von CSU, teilt Kramp-Karrenbauer gleich zu Beginn mit. Das Signal, wir wollen wieder enger zusammenarbeiten. Und auch die beiden Parteichefs wollen ihr Verhältnis auf neue Füße stellen. Indirekt wohl auch ein Hinweis an ihre beiden Vorgänger, Seehofer und Merkel. Auffällig, vor allem der neue CSU-Chef scheint ein hohes Bedürfnis zu haben, die CDU-Chefin zu loben, sie immer wieder anzusprechen. Mir hat es sehr gut gefallen, was du gesagt hast. Nur ein Beispiel von vielen. Kramp-Karrenbauer ist mit Lob, die Person Söders betreffend, eher zurückhaltend. Beide betonen die Breite der Unionsparteien. Aber es war schon immer die Frage, reicht konservativ allein? Zur Volkspartei reicht es nicht. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben aus dem Streit der letzten zwei Jahre, dass es nicht reicht, nur das eine zu betonen, sondern die anderen Dinge gehören eben auch dazu. Das dürfte Söder auch als Signal in Richtung derjenigen senden, die auch in der CSU vor allem das Konservative mehr herausstellen wollten. Inhaltlich will man sich stärker um die Wirtschaftspolitik kümmern. Wohl auch ein Hinweis an die Anhänger Friedrich Merz. Und auch die innere Sicherheit soll im Fokus stehen. Zum sogenannten Werkstattgespräch der CDU im Februar zum Thema Migration soll auch die CSU in Person von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vertreten sein. Aber von nur harmonischer Zusammenarbeit geht die neue CDU-Chefin nicht aus. Sie freue sich darauf, dass wir die Aufgaben, die vor uns liegen, gemeinsam anpacken. Nicht im Sinne von hundertprozentiger Übereinstimmung, das gab es zwischen CDU und CSU noch nie und das waren auch immer unsere besten Zeiten, wenn wir uns gegenseitig verbreitert und ergänzt haben, sagt Kramp-Karrenbauer. Wo genau die Differenzen liegen, wurde heute nicht ausgesprochen. Es geht erstmal um das Gemeinsame. Das, so betonen es beide, sei auch eine Lehre aus den Streitereien und Diskussionen im vergangenen Jahr. So werden die gemeinsamen politischen Gegner klar benannt. Auf der einen Seite die AfD. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer klar machen, dass wir ein klares Verhältnis zur AfD haben, insofern, dass wir sie stellen, dass wir sie nicht kopieren, das gilt jetzt gerade für die CSU, und dass wir auch nicht über jedes Stöckchen springen, sondern klar machen, worum es bei der AfD auch gerade in diesem Jahr geht, auf einem Weg ins Rechtsextreme. Und auf der anderen Seite die Grünen. Diese seien eine große Herausforderung für CDU und CSU, meint Söder. Gemeinsame Projekte, die man sich vorgenommen hat, sind Veranstaltungen zu 30 Jahren Mauerfall, 70 Jahren Grundgesetz und auch die Europawahl soll diesmal gemeinsam bestritten werden mit einem gemeinsamen Wahlprogramm und gemeinsamen Auftakt- und Abschlussveranstaltungen. Vor allem die Europawahl dürfte die Harmonie der beiden Parteien auf die Probe stellen. Söder spricht von einem Lackmustest.